Ich habe an meiner Nähmaschine gesessen und Kindersachen geflickt und Mäntel genäht und Eisenbahneruniformen ausgebessert und immer wieder die Nachrichten gehört. Erobert, erbeutet, zerstört. So ging das monatelang. Und dann sollte plötzlich Winterkleidung gespendet werden. Berge von Wintersachen, Mäntel, Pullover, Unterzeug, Socken, alles. Wir waren Sammelstelle und haben sortiert und verpackt. Da marschierten die in Russland ein und hatten keine warmen Sachen.